اللهم ألهمني رشدي، اللهم ألهمني رشدي، وأعذني من شر نفسي، وأعذني من شر نفسي. اللهم ألهمني رشدي، وأعذني من شر نفسي، وأعذني من شر نفسي. اللهم ألهمني رشدي، اللهم ألهمني رشدي، وأعذني من شر نفسي، Diese Dua wird bei At-Tirmidhi überliefert und bedeutet so viel wie: O Allah, gib mir meine Rushd ein. Rushd bedeutet so viel wie rechtgeleitet sein, Besonnenheit. Gib mir ein, besonnen zu sein, das rechte Wissen zu haben. Wa a'idhni min sharri nafsi, und gewähre mir Schutz vor dem Übel meiner selbst. Was für eine wunderschöne Dua. Wer diese beiden Dinge von Allah gewährt bekommt, der hat alles gut erworben. Der Mensch hat sehr viele Entscheidungen zu treffen und bei vielen Entscheidungen wissen wir leider oft nicht genau, was ist wirklich jetzt gut für uns, was sollen wir eigentlich genau tun, wie wird sich das entwickeln, wenn wir diese und diese Entscheidung treffen. Deswegen ist es eine sehr große Gnade, wenn einem Menschen die Besonnenheit, die Rechtleitung in auch den Entscheidungen, zu wissen, was gut und richtig und was falsch und schädlich ist, das einfach zu wissen, ist eine große Gnade. Und oft ist aber auch so, dass wir zwar wissen und auch die Besonnenheit besitzen, zu entscheiden, was gut oder was schlecht ist, aber leider halten wir uns nicht daran. Warum? Weil irgendwas im Weg steht und uns daran hindert. Und oft genug ist es leider unser eigenes Nafs, unser Ego, unsere Triebe, unsere niederen Triebe vor allem, die uns immer wieder davon wegziehen, obwohl wir genau wissen, das ist schädlich, ich sollte das nicht tun, und trotzdem tun wir das dann. Deswegen suchen wir in dieser Dua auch Schutz vor dem Schlechten in uns selbst. Wem dies beides gegeben wurde, der hat, wie gesagt, viel Gutes von Allah erworben.